die Kirchenleute. Besseres Korn gab es im nächsten Jahr wohl, aber auch reichlich Disteln und Dornen, denn der Krieg wollte und wollte nicht aufhören. Tilly und die Dänen zogen sich immer noch hin und her, und wo sie sich krabbelten, war alles zertreten. Herzog Christian, der nicht wusste, auf welche Seite er sich schlagen sollte, musste es mit ansehen, wie das Land verwüstet und die Leute ausgeraubt wurden, aber alle Einnahmen konnte er auch nicht schießen lassen, und so kam auf dem Landtage wieder eine dreifache Schatzung heraus. Als der Peerhobstler Vorsteher davon Meldung bekam, sattelte er den Schecken und ritt mit Tedel nach Celle. Ihm wurde schlecht zumute auf dem Wege. Man merkte es, dass überall der Hunger an dem Herdfeuer saß und dass die Pest in die Fenster sah. Unter den Mauern von Celle waren erbärmliche Hütten und Schuppen aufgebaut. Darin fristeten die Bauern aus den ausgeraubten Dörfern ihr Leben durch Betteln und Stehlen und auch durch Raub und Mord. Als die beiden Peerhobstler, zu denen unterwegs noch 6 von den 33 gestoßen waren, damit der Unterobmann sicherer reisen konnte, vor dem Kruger einen Schnaps tranken, sahen sie eine Frau, die auf dem Anger ihr Kind begraben hatte und dabei ein ganz zufriedenes Gesicht machte. Als Wulf sich darüber verwunderte, meinte sie, »Ja, so wie es heutigen Tages zugeht, muss man weinen, wenn eins kommt, und Gott loben, wenn es wieder geht.« Just kam ein Kerl aus dem Kruge, ging auf die Frau zu, fasste sie um, obzwar die Frau nicht danach aussah, als ob sie einem Manne gefallen konnte, denn sie hatte kaum ein Lot Fleisch im Gesicht. Sie wehrte sich, aber der Kerl lachte und wollte sie vor sich herstoßen. Da ritt der Wolfsbauer hin, langte den Mann am Hosenbund hoch und setzte ihn so unsacht in einen Schlehbusch, dass der Lümmel für das Erste darin blieb. »Das war mannhaft getan«, rief sie hinter dem Bauern, und aus einem herrschaftlichen Wagen nickte ihm eine Edeldame zu, als er sich umdrehte. »Wie heißt er?«, fragte sie, und als er seinen Namen offenbarte, sagte sie, »wenn er einmal eine Hilfe nötig hat, die Gräfin Trutter von Meereshoffen kann ihm vielleicht die Tür aufmachen lassen.« Der Bauer zog den Hut, »dann bin ich so frei, gnädigste Gräfin, auf dem Fleck darum zu bitten. Ich habe den großen Wunsch, unserem allergnädigsten Landesherrn ein Gemeindeanliegen vorzutragen, und ohne Fürsprache ist es wohl ein schweres Ding für einen einfachen Bauernsmann, als wie ich bin, an ihn heranzukommen.« Die Gräfin lachte. »Melde er sich nur um 11 Uhr, er kommt schon ran.« Sie nickte ihm zu, lachte noch einmal und fuhr weiter. Schlag 11 war der Bauer im Schlosse. Ein Lakai fragte ihn, was will er? Wulf sah den kleinen Mann von oben an. »Für ihn bin ich ein Ihr und kein Er.« Er gab ihm auf den Kopf, »Ich bin bei dem allergnädigsten Herrn Herzog angemeldet.« Der Mann machte ein dummes Gesicht, ging fort, und bald darauf kam ein anderer Diener, der den Peerhobstler in ein Zimmer führte, in dem ein Offizier Wache stand. Einige andere herrschaftliche Personen lauerten da auch schon. Alle sahen den Bauern an, der zwischen ihnen aussah wie ein Eichbaum über lauter Machangelbüschen. Erst wurde ein kleiner alter Herr abgerufen, der gleich wiederkam und einem anderen zuflüsterte, »Schön Wetter heute!« Dann winkte der Offizier dem Bauern. Dem war anfangs erst etwas banaut zumute, aber als der Herzog ihm die Hand gab und ihn fragte, »Na, wo drücken denn die Krähenaugen?« da erzählte er kurz, womit er hergekommen war. Der Herzog sah ihn ernst an. »Geht nicht, geht schlecht. Könnten alle kommen. Schatzung muss bezahlt werden. Wo von Wege erhalten, für Ordnung sorgen?« Er kniff sich die Stirn. »Will ihm was sagen, aber behalte er es für sich. Will in Anbetracht der besonderen Umstände Steuer aus meiner Tasche hinlegen auf 5 Jahre. Dann müsst ihr aber schatzen, wie die anderen alle. Übrigens aller Ehren wert, das Kopf hochgehalten und Maul nicht hängen lassen, wie Leithund. Habe schon von ihm gehört, das und, er sah ihn scharf, aber nicht ungut an, auch noch etwas anderes. Immer vorsichtig sein, sich nicht auf mich berufen, wenn es sich nicht um augenscheinliche Räuber und Mörder handelt. Verstanden?« Der Bauer nickte. Der Herzog besann sich einen Augenblick, fragte nach der Ernte und ob im Bruche die Pest auch schon Quartier genommen hatte, und dann schmiss er Wulf das Wort zwischen die Beine. »Wer sind die Wehrwölfe?« Der Peerhobstler hob die Hand. Darüber steht mir keine Rede zu. Der Herzog machte eine krause Stirn. Auch gegen mir über nicht? Und als er wieder keine andere Antwort bekam, fragte er, gehört wohl selber dazu? Dann aber lachte er und sagte, na, vielleicht besser so. Darf nicht alles wissen, sonst am Ende aufkommen dafür. So schon Sorge genug, schlimme Zeit, Gott sei's geklagt, hoffen bald anders wird, halt er sich wacker. Als Wulf die Türe im Rücken hatte, sah er lauter runde Augen um sich, und auf der Treppe zeigte ihm der Diener, der ihn heraufgebracht hatte, einen Rücken, so krumm, als wie ein Rotbrüstchen ihn zu machen pflegt, und er wollte ihn ausfragen. Der Bauer aber stellte sich dumm und machte, dass er nach der goldenen Sonne kam, hielt sich aber auch da nicht lange auf, sondern aß nur einen Happen zu seinem Schoppen und ging wieder los. Am Dorfkruge traf er die anderen Wehrwölfe, die zu zweien und zu dreien vor und in dem Kruge standen oder saßen und so taten, als ob der eine Teil den anderen nicht kannte. Es waren noch einige andere Männer da, auch der Kerl, der vorhin die Frau umgefasst hatte, und jetzt kannte Wulf ihn. Es war der Mensch, der sich damals in der goldenen Sonne so verdächtig um sein Pferd angestellt hatte. Er hatte gehörig einen sitzen und prahlte wie ein Markwart, und als der Bauer an den Tresen ging, schrie er, »Kannst du nicht die Tageszeit bieten, wenn du hereinkommen tust, wie es sich gehört, du Flegel?« Der Bauer ging auf ihn zu. »Ich will dich beflegeln«, sagte er, und damit schlug er ihn mit dem Handrücken gegen das Gesicht, dass der Kerl mit einem Male die Stiefel da hatte, wo eben der Hut gewesen war. Sofort sprang er wieder auf. »Hund«, brüllte er, »Hund von einem Drecksbauern, du musst sterben!« Er zog das Messer heraus, aber da warf ihm Gödecken Gustl einen Stuhl gegen die Schienbeine, dass der Kerl den Estrich unter sich verlor, und Schelenlutchen und Meinekenfritze langten ihn sich, nahmen ihm die Pistolen ab, walkten ihn, bis er so weich wie Quark war, und schmissen ihn vor die Türe, dass es man so mühmte. Er hinkte nach dem Stalle und holte sein Pferd. Als er aufsteigen wollte, legte ihm Wulf die Hand auf den Arm. »Wahre dich, Stehldieb, wahre dich! Es wachsen Birkenbäume und Wieden die Masse in der Heide. Du bist mir das zweite Mal in die Möte gekommen. Beim dritten Male ist Schluss und du kommst unter die Wolfsangel zu hängen.« Er hatte es ganz leise gesagt, aber Jasper Hanebrut verlor alle Farbe und zitterte so, dass er kaum auf das Pferd kommen konnte. Scheele lachte, hätte ihm lieber gleich heute das Fliegen umsonst beibringen sollen. Der Obmann schüttelte den Kopf, unter dem Stadtbann, das wollen wir lieber bleiben lassen. Und als Meinecke meinte, na, wenigstens war es ein kleiner Spaß, da machte der Wolfsbauer eine krause Stirn und sagte, ich habe diese Späße dicke. Es vergeht ja meist kein Tag, dass man seine Faust oder was man gerade drin hat, nicht gebrauchen muss. Und gerade heute wäre ich meinen Weg liebend gerne in Frieden gegangen. Es sollte aber noch besser kommen. Als die Bauern eine Stunde geritten waren und an einem Fuhrenbusche vorbeikamen, knallte es. Gödeckes Rappe stieg in die Höhe und stürzte zusammen. »Deckung nehmen!« schrie der Wolfsbauer und hob Gödecke, der heil geblieben war, hinter sich. Es knallte noch dreimal, aber die Kugeln fanden nicht zu den Reitern hin. »Umsonst nehmen wir nichts«, sagte Wulf. »Reitet sofort los und holt so viel Leute, wie ihr kriegen könnt, und dann wollen wir die Füchse ausräuchern, die hinterhältschen Hunde, denn dies geht mir doch über den Spaß. Ich passe derweilen auf, wo sie bleiben.« Er band sein Pferd an einer Fuhre an und schlich sich mit Gödecke von der Rückseite so nah an dem Busch, als es eben ging. Beide standen bis an die Lenden in einem alten Torfstiche und sahen hinter den Birkenbüschen dahin, wo die Wegelagerer saßen. Es war ein Dutzend tillischer Soldaten, die sich unter dem Winde ein Feuer gemacht hatten, über dem sie einen Bratspieß hin und her drehten. Ab und zu stand einer auf, holte trockenes Holz und warf es in das Feuer. Es mochte eine Stunde vergangen sein, da flüsterte der Wolfsbauer, »Pass auf, Gustl, gleich geht es los!« Damit hing er sich den Bleiknüppel über das Handgelenk und spannte die Pistolen. Gödecke nickte und machte gleichfalls scharf, denn mit eins sprangen die Soldaten auf, sahen sich wild um und man konnte ordentlich sehen, dass ihnen nicht sauber zumute war. Denn sie liefen hin und her, bückten sich und sahen sich um wie Schafe im neuen Stall. Da hörte Harm Wulff hinter sich ein Rotkehlchen ticken, und als er sich umsah, stand Thedel da, griente über das ganze Gesicht und flüsterte: »Wir haben sie im Kessel, alle miteinander!« Dann drückte er sich linker Hand in einen Busch. Kaum war er fort, hörte man ein Schreien: »Heiliges Maria!« Und hinterher kam es: »Hundsblut, verdammigtes, niederträchtiges!« Der Wulfbauer lachte im Halse. »Ja, ja, Blut um Blut«, flüsterte er und sah mit blanken Augen dahin, wo die Soldaten hin und her liefen. Dann knallte es jenseits des Busches und dann noch einmal, und es roch nach Rauch, und dann wurde es heiß, und mit einem Mal brannte der Busch von unten bis oben, und der Rauch schlug hin und her, und da schrie es: »Hörst du, wie sie piepsen, Gustl?«, flüsterte Wulff mit blänkrigen Augen. Dann nahm er die Pistole hoch, strich an dem Baume an und schoss. Sowie der Schuss fiel, hörte Gustl einen Schrei und sah einen Mann, der lichterloh brennend aus dem Busche kam, in den Abstich fallen, dass es quatschte. In demselben Augenblicke fiel hinter dem Busch wieder ein Schuss und gleich darauf noch einer und dann rechts einer und dann links einer und dann hörte man einen Schrei. »Erbarmung!« schrie es, aber bloß einmal. Vor Gödicke kroch etwas Brennendes aus dem Busche heraus, schleppte sich bis an den Graben und sprang hinein, blieb einen Augenblick in dem nassen Moose liegen, drehte sich dort wimmernd hin und her und versuchte dann herauszuklettern, aber der Bauer ließ es nicht dazu kommen. Er schlug mit dem Bleistock danach hin, und es wurde still vor ihm.